Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Moin Moin, hier ist der Sunday Service mit viel neuer Musik für euch. Exit Verse sind zum Beispiel dabei, das neue Projekt von Jeff Farina, kennt ihr vielleicht noch von Bands wie Karate oder auch den Glory Tellers. Dann gibt's was Neues von TV on the Radio, die Band aus Brooklyn ist mit einem neuesten Album zurück. Es gibt Jazz aus Polen mit der Band Skalpell, außerdem ja schönen Noise Pop mit Deerhoof. Eben gerade gab es Post-Rock aus Japan mit der Band Mono. Die machen auch schon seit über 10 Jahren Musik und sind so ein bisschen die Mogwai des Nippons, muss man so zu sagen. The Last Dawn und Rays of Darkness heißen zwei Alben, die die Band gerade eben simultan veröffentlicht hat. Und die Titel geben schon die Themen so ein bisschen vor. Bei Rays of Darkness, also strahlende Dunkelheit, gibt es wirklich eher düstere Sounds zu hören. Und bei The Last Dawn, die letzte Dämmerung, dann vielleicht noch so Musik, wo noch die letzten Sonnenstrahlen gerade eben durchschimmern. So auch der Track gerade eben. Mono hörten wir mit dem Song Glory. Die nächsten Herren, die nächste Musik kommt aus Dänemark. Hier kommt Future 3. Future 3 hörten wir mit dem Song O/A, also O/A. Und ja, die drei kommen aus Dänemark, aus Kopenhagen. Einmal Anders Renner, dann ist noch Thomas Knark dabei und Jesper Skarning. Alle drei auch in anderen musikalischen Kontexten aktiv. Der eine als Dubtractor, der andere als Opiate und der dritte im Bunde macht als Akustik Musik. Als Future 3 haben sie lange, lange nichts mehr veröffentlicht. 13 Jahre ist es her und jetzt gibt es ein neues Album. With and Without heißt dieses. Und ja, wer Elektronik mag, ein bisschen oldschool, aber auf jeden Fall gut gemacht. Der ist hier auf jeden Fall richtig bei Future 3. The Rumors sind eine Band aus Dinslaken, die veröffentlichten vor 4 Jahren ihr Debütalbum und jetzt gibt's das neueste Werk, That's Right, You're Wrong. Und hier klingen sie, ja, wie ihre großen Vorbilder. Wer das ist, vielleicht könnt ihr es selbst raushören. Ticket to the Sun heißt der Song hier von The Rumors. Hm. Nein, liebe Leute, das waren nicht The Strokes aus New York, sondern das war eine Band aus Dinslaken, The Rumors, die aber hier ihren Vorbildern auf jeden Fall eifrig nacheifern. Das haben sie auch schon auf ihrem Debütalbum versucht. From the Corner into Your Ear, betitelt 2010, erschien. Darauf klangen sie damals wirklich wie so eine, weiß ich nicht, Schülerband, die so ein bisschen auf Strokes macht, also ein bisschen auf Garagen-Indie-Rocker. Inzwischen ist die Band gereift, war weltweit auf Tour und mit That's Right, You're Wrong gibt es diese Woche das zweite Album von The Rumors und ich muss wirklich sagen, inzwischen klingen sie fast besser als ihre Vorbilder. Auf jeden Fall der Sound ziemlich gut gemacht, wie ich finde, und die brauchen sie nicht zu verstecken. Und auch wenn sie vielleicht natürlich die Musik nicht neu erfinden und alles schon mal irgendwie da gewesen ist und sie ja natürlich sich ganz viel bedienen, gut geklaut als irgendwie schlecht selbst gemacht. Hier noch ein Track von The Rumors. Eben gerade hörten wir Ticket to the Sun und hier der Song I'm Not Listening. Please say that you are just another corporate music industry. Go tell me all the things I might want to hear. Yeah, please say that you are the only one who would take it too far. Or tell me all these things I don't want to hear. I don't want to hear. Oh man, I'm sorry, but I'm not listening. I'm not listening. I don't even know your name. Don't even know your name. I'm not listening. I'm not listening. You've got a good taste. Das hörten wir, I'm Not Listening, ein Song von ihrem neuesten Album, That's Right, You're Wrong. Auch schöner Titel, wie ich finde. Und auch das Cover ist ganz spannend gemacht und man weiß gar nicht genau. So eine optische Täuschung, so, ja, man muss dreimal hingucken, um es ein bisschen verstanden zu haben. Die Musik ist da doch fast ein bisschen eingängiger als die Grafik dabei. Die Zimmermänner sind eine Band, die sich in den 80er Jahren gegründet hat. Früher hießen sie noch Ska-Fighters, haben natürlich irgendwie Ska-Musik gespielt auf Schulpartys. Dann wurden die Zimmermänner daraus eine knallharte NDW-Truppe, angeführt von Detlef Dietrichsen. Es gab hier und da ein paar Auszeiten, aber die Band immer noch aktiv. Irgendwie wurde gerade auch so eine CD-Box mit allen alten Alben veröffentlicht. Und es gibt auch was Neues von den Zimmermännern. Ein Hund namens Arbeit heißt ihr neuestes Werk. Unter NDW machen sie nicht mehr. Stattdessen, ja, ich würde es ehrlich sagen, einfach nur Musik vielleicht. Hier kommt die große sporadische von Die Zimmermänner. Das Licht geht an im Darkroom. Ich sehe was, was du schon lange siehst. An Kim K. Gummidäschchen Tomboy und mindestens so street wie Effi Briest. So schirmisch wie das Nordfräulein am Strand von Bullabü, halb gibt sie mir die Sporen, halb sink ich hin. Und schon ist sie verduftet, noch bevor ich ganz erblüh. Was soll der Text? Das hat doch keinen Sinn. Bier alkoholfrei, die Blutbahn voller Truthahn mit Red Bull. Punkrock made in Bangkok, ein Trauermarsch in Dur von Martin Moll. Sie lässt gern mal den Eber raus und tanzt mit seiner Sau. Das Ganze wird gefilmt in Super 8. Sie tritt mir die Laternen aus und schläft mit meiner Frau. Und die sagt, das war echt ne super Nacht. Unbedingt in der Reihenfolge. Große sporadische, das waren die Zimmermänner, die machen ja heutzutage fast eher Schlagermusik. Ein Hund namens Arbeit heißt das neueste Werk dieser ehemaligen NDW-Kombo und sicherlich total heißer Scheiß heutzutage. Die große, eine große Stimme hat eine gewisse Emma Donovan, die kommt aus Melbourne und ist Abkömmling der Aborigines, macht aber weniger Musik mit den Didgeridoo, sondern klassischen Soul im Stile einer Sharon Jones auf ihrem Album Emma Donovan and the Putbacks, das ist ihre Backing Band. Das Album heißt Dawn und hier kommt sie mit Black Woman. Your mouth keep on giving till you just can't give. Getting weaker by the night, can't find a reason, no reason to leave. Ways good with his bad, ways good with his bad, but you know it's not even. Gonna take him back again, again. Still you forgive him. Black woman, Silence with us, our complicity. Put our chains in hock and stumbled free. Still needing proof. Still on the news. Still and prove still on the loose. If you had asked me then, I would have said no way. That don't contradict what I feel today. Thanks for your concern, but I will let you know. It's that bad, I will let you know. Still needing proof. Still on the loose. Still needing proof. Surprised that we came from somewhere. How can we still be surprised? Cliffs of Kashmir, the exalted wind. A straight line orchard road, they say it never bends. Still need and prove. Still on the loose. Still need and prove. Still on the loose. Still need and prove. Den Sunday Service, das gerade eben waren Distant Light and Sky, eine neue Band von Chris Eggman, den man auch eben ein bisschen raushören konnte am Gesang. Kennt er natürlich von den Walkabouts und ungefähr 100 anderen Projekten, die er noch so hat. Jetzt gibt es 101 Projekt, nämlich Distant Light and Sky, sein neuestes Baby. Da ist er zusammen unterwegs mit einer gewissen Chantal Akda. Die kommt teilweise aus England, teilweise aus Holland, also irgendwie Elternteile in beiden Ländern. Hat schon Solo-Platten veröffentlicht, aber vor allen Dingen auch bekannt von ihrer Band den Isbells. Und Dritter im Bunde bei Distance Light and Sky, das ist ein gewisser Erik Thielemans, der kommt aus Belgien, ist Perkussionist, komponiert auch und ja, ist hier so ein bisschen für das Klappern im Hintergrund verantwortlich gewesen. Der Song gerade eben hieß Still on the Loose von dem Album Casting Nets. Schöne, ruhige, entspannte Platte. Hört sich schon so ein bisschen nach Chris Eggman an, aber natürlich auch mit ein paar anderen, paar anderen Vibes noch dabei. Die anderen Leute sind auch nicht ganz unbeteiligt hier. Produziert wurde das Ganze von einem gewissen Phil Brown. Der hat seinen Ruhmesplatz sicher, seitdem er Talk Talk Split of Eden produziert hat, und aufgenommen wurde das Ganze in Prag. Also schon ziemlich umtriebig, die Menschen, die das hier gemacht haben, zumindest auch was die Produktion angeht. Hier kommt King Tuff. Shame. Rainbows Run, das war ein Song von King Tough. Die Band kommt aus den USA, aus Vermont und hat gerade eben ihr drittes Album veröffentlicht, Black Moon Spell betitelt. Die Boys sind zu dritt. King Tough selbst, das ist Kylie Thomas und seine Mitstreiter nennen sich Magic Jake und Gareth Goddard. Irgendwann saß auch mal Ty Segall bei dem mit am Schlagzeug bei einer Aufnahme mal und ja, das passt auf jeden Fall musikalisch ganz gut zusammen. Die beiden hier, King Tough ein bisschen rock'n'rolliger, vielleicht ein bisschen oldschooliger, aber ja, auf jeden Fall auch für alle Freunde von Ty Segall eine ja, hörenswerte Geschichte. Ty Segall habe ich gerade live gesehen, war erstaunt, wie voll das war, wie viele Leute da irgendwie hingetigert sind. Aber klar, auch so ein Typ, der natürlich schon richtig viel Platten veröffentlicht hat und nicht so häufig hierzulande zu Gast ist. Wir hören nochmal rein hier bei King Tough, bei ihrem Album Black Moon Spell. Ihr Song heißt Staircase of Diamonds. Who is that woman who shines on my staircase of diamonds? She shimmers and glows and she spins on her toes all around me. Above the stars, to Venus and Mars, where she sends me. I'm lost in the dark, and I need a spark. Won't you help me? 'Cause I wanna shine. Show me your secret. dachte eigentlich, dass Gitarrensoli inzwischen verboten seien, zumindest in dieser Sendung hier. Tja, King Tuff, wir haben davon noch nicht gewusst. Bei ihrem Song Staircase of Diamonds ging es erst ein bisschen psychedelisch zu, fand ich ganz gut diesen Part, aber zum Schluss die Solo-Gitarrennummer, naja, hätte man drauf verzichten können. Aber das ist auch immer Geschmackssache, gelle. Big Skies sind vier Typen, davon kommen glaube ich drei aus London, denen war das da zu teuer. Also sind sie natürlich nach Berlin gezogen, nach Kreuzberg, wo die Wohnungen noch so richtig schön günstig sind. Das war glaube ich eher ein Weg mit dem Zaunfall hier. Da haben sie noch ein viertes Mitglied gefunden und ja, dann angefangen zusammen Musik zu machen. Never Going Home heißt jetzt ihr aktuelles Album, ihr Debütalbum. Und wir hören mal rein, hier kommt ihr Song L.A. Longerland. Ein Song von Big Skies hörten wir gerade, der zu hören auf ihrem Debütalbum Never Going Home. Vier Boys aus, ja, inzwischen Berlin wohnen sie, ihre Wahlheimat. Letitia Sedier, auch rumgekommen, sie kommt eigentlich aus Frankreich, hat jahrelang bei der Band Stereolab gespielt und hat auch diverse Solo- oder Nebenprojekte noch gehabt. Jetzt ist sie solo unterwegs, seitdem Stereolab sich aufgelöst haben. Und ihr neuestes Album trägt den Titel Something Shines. Hier kommt sie mit Then I Will Love You Again, Letitia Sedier. How to reconcile, how to try. der Titia. Sadie hat auch mal nur die eine Art zu singen. Das ist natürlich irgendwie ganz charmant, aber nach 20 Jahren nutze ich das doch irgendwie dann ein bisschen ab. Then I Will Love You Again, ihr Song gerade eben vom neuesten Album Something Shines, damals bei Stereolab. Ganz, ganz toll. Inzwischen hat sich das dann doch etwas überlebt, das Ganze. Aber vielleicht gibt es ja auch in 15 Jahren mal so ein Stereolab Revival. Wer weiß, wenn sich hier Tim Gain und seine Ex wieder vertragen. Dann darf man wieder auf gute Musik hoffen, aber dann auch bitte die alten Zeiten, weil letzte Stereolab-Platten ja noch ein bisschen arty waren und in der Richtung geht es auch hier bei ihrem neuesten Album Something Shines so ein bisschen weiter. Nude Beach ist ein echt total bescheuerter Name, klingt wie so ein, weiß ich nicht, echt schlechter Softporno, aber Nude Beach sind eine Band aus Brooklyn, New York, die sollen angeblich so ein bisschen Punkrock machen, ich kannte sie bisher gar nicht. Die Platte, die sie jetzt veröffentlicht haben, ihr drittes Album heißt 77, so richtig Punk klingt das nicht, sondern eher so ein bisschen wie Gemischtwarenladen. Die Songs teilweise sehr, sehr kurz, das ist ganz nett, aber einige dann auch ziemlich lang, mal so 10 Minuten. Ich habe so einen längeren rausgesucht für euch. Hier kommt Nude Beach mit dem Song I Found You.